Hexen und Drachen besiegen, kommt im Fliegen, fliegen jede Nacht. Die Taschen voll mit unserem Schatz kreisen wie ein Adler über der Stadt. Kommt im Fliegen, fliegen jede Nacht. Kommt im Fliegen, fliegen jede Nacht. Und wir haben nie wie an ein Ende gedacht. Und wir haben endlich schlafen gingen, dann wuchsen uns zwei mächtige Schwingen, konnten fliegen, fliegen jede Nacht. Die Welt war klein, doch wir waren so groß. Vom Weiten sah man schon das Wolkenschloss, konnten fliegen. Konnten fliegen, fliegen jede Nacht. Und wir haben nie, nie an ein Ende gedacht. Und wir haben nie, nie an ein Ende gedacht. Deine Träume.